Schritt B, Übung 17. A. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, gibt es in unserer Stadt immer weniger Arbeitsplätze. Deshalb zahlen immer weniger Einwohner Steuern. Und deshalb ist immer weniger Geld in der Stadtkasse. Das ist nicht schwer zu verstehen. Die Stadt muss also sparen. Und wie will sie das machen? Sie will im nächsten Herbst unsere Tobelbach-Grundschule schließen. Und das ist schwer zu verstehen. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist überhaupt nicht zu verstehen. Die Grundschule ist unsere wichtigste Investition in die Zukunft. Die Zukunft dieser Stadt hängt davon ab, dass die Kinder eine Schule haben, in der sie sich wohlfühlen, mit der sie sich identifizieren können. Eine Schule, die zur Nachbarschaft gehört, von der man zu Fuß wieder nach Hause gehen kann, bei der man sich auch am Nachmittag zum Spielen treffen kann. Um das unseren Stadtvätern klarzumachen, schlage ich vor, dass wir gegen diese geplante Schließung der Tobelbach-Schule protestieren. Und zwar laut und deutlich sichtbar. Ich mache den folgenden Vorschlag.